Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Länderfinanzminister treffen sich heute abermals mit dem Bundesfinanzminister, um über die Reform der Grundsteuer zu sprechen. Theo Giers. Eigentlich ist die Grundsteuer eine ganz einfache Steuer. Einheitswert mal Steuermesszahl mal Hebesatz der Kommune ergibt das, was an die Kommune zu zahlen ist. Die Reform der Grundsteuer ist nötig, weil das Bundesverfassungsgericht im April letzten Jahres die jetzige Grundsteuer gekippt hatte. Begründung: Die Einheitswerte am Anfang der Formel stammten aus den 60er bzw. in Ostdeutschland sogar aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und seien völlig veraltet. Eine Neuregelung verlangten die Richter bis Ende dieses Jahres. Sonst darf die Grundsteuer nicht länger erhoben werden. Der Reformdruck ist also groß. Heute müssen die Finanzminister aus zwei Modellen einen Kompromiss herausfiltern. Modell 1 stammt von Finanzminister Scholz. Auch aus Gerechtigkeitserwägungen heraus will er künftig den aktuellen Grundstücks- bzw. Immobilienwert zugrunde legen. Stark steigende Grundsteuerzahlbeträge erwartet Scholz dennoch nicht, weil er den zweiten Faktor in der Formel, die sogenannte Steuermesszahl, massiv auf etwa ein Zehntel des heutigen Wertes absenken will. Außerdem hätten ihm die Kommunen versprochen, ihre Hebesätze zu senken. Dieses Modell gilt als gerecht, aber eben auch bürokratisch, weil über 36 Millionen Objekte neu bewertet werden müssten. Das kritisieren auch die Gegner dieses Modells aus der Union, aus Bayern, aus der Wirtschaft oder eben auch der Immobilienwirtschaft. Ging es nach ihnen, sollen allein die Grundstücks- und Gebäudeflächen bei der Grundsteuer herangezogen werden, egal ob ein Haus, ein Gebäude oder ein Grundstück in einer teuren oder schlechten Gegend liegen. Als einfach, aber eben auch ungerecht wird dieses Modell kritisiert, weil danach im schicken und teuren Starnberg die gleiche Grundsteuer erhoben würde wie in einer abgehängten, strukturschwachen Region mit niedrigen Immobilienpreisen und häufig auch niedrigen Einkommen. Gesucht wird also eine Grundsteuer, die einfach zu erheben ist und das Gerechtigkeitsgefühl nicht verletzt. In der Tendenz gehen bei der Kompromisssuche ab heute Mittag die Beratungen deshalb dahin, einerseits schon die unterschiedlichen Grundstückswerte zu berücksichtigen, andererseits aber den Aufwand, diese Werte zu ermitteln, zum Beispiel mit standardisierten Verfahren, in Grenzen zu halten. Das aber ist nicht das einzige Problem. Die Neuregelung muss diesmal auch verfassungsfest sein. Und sie soll den Kommunen garantieren, dass sie auch künftig etwa 14 Milliarden Euro aus der Grundsteuer erhalten. Teilnehmer der Runde bei Olaf Scholz ist heute auch Andreas Dressel, SPD. Der Hamburger Finanzsenator befürwortet zwar das Flächenmodell, erwartet aber, dass es letztendlich zu einem Kompromiss beider Vorschläge kommen wird. Ich glaube, dass es einfacher ist, ein einfaches Modell mit Zusatzfaktoren zu versehen, als ein an einigen Stellen deutlich zu kompliziertes Modell sozusagen abzurüsten. Weil das, glaube ich, ein vernünftiger Punkt ist, zum Beispiel, dass wir die Mietenstufen nach Wohngeldgesetz in ein Flächenmodell mit einbeziehen, dass wir nochmal gucken, wie können bestimmte Wohnlagen auch Berücksichtigung finden in einem solchen Modell. Das sind die Ausgangspunkte, die wir heute betrachten. Und ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir uns alle Schritt für Schritt auch in Richtung eines Kompromisses bewegen. Bund und Länder haben gestern im Kanzleramt erste Absprachen für das Jahr 2038 geplanten Kohleausstieg getroffen. Frank Capellan. Die Kanzlerin will den Empfehlungen der Kohlekommission folgen. Bis Mai sollen die Gesetze stehen, die das Geld sprudeln lassen. 40 Milliarden an Strukturhilfen für die Reviere in den kommenden 20 Jahren. Diese Summe klingt plausibel, meint Finanzminister Olaf Scholz. In dieser Legislatur sind 1,5 Milliarden Euro eingeplant. Wie es dann weitergeht, lässt die Chefin offen. Wir reden über 2038, betont Merkel. Kein Mensch weiß, was irgendwann einmal Finanzplanung ist. Die Ministerpräsidenten der Kohleländer machen klar, der Bund steht in der Pflicht. Und sie drängen darauf, dass die ersten Finanzspritzen schon bald fließen. Erfolge müssen her, denn in Brandenburg und Sachsen wird im Herbst gewählt. Die USA wollen offenbar schon heute ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag verkünden. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zeigte für den Ausstieg Verständnis. Die Amerikaner und der Westen haben Russland immer wieder aufgefordert, doch durch Transparenz in dieser Frage diesen Verdacht auszuräumen. Das ist nicht gelungen und deswegen ist natürlich ein Vertragswerk zwischen zwei Nationen, Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika, das von einer der beiden Seiten nach Einschätzung der gesamten NATO nicht eingehalten wird, natürlich auch nichts mehr wert. Aber es wäre natürlich sehr wichtig, dass wir die nächsten 6 Monate nutzen, mit den Russen darüber zu sprechen, wie dieses Abkommen erhalten werden kann. Denn für uns Europäer ist es ein großer Gewinn an Sicherheit, wenn es diese Art von Raketen in Europa nicht gibt. In Venezuela hat Oppositionsführer Juan Guaido seinen Regierungsplan vorgestellt. Markus Plate. Zuallererst will er humanitäre Hilfe ins Land lassen, um den katastrophalen Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten zu lindern. Dann sollen die Wirtschaft stabilisiert, Arbeitsplätze geschaffen, die grassierende Inflation gebremst, frisches Geld beschafft und ein gesundes Investitionsklima geschaffen werden. Konkrete Maßnahmen nannte er allerdings nicht. Dem Europäischen Parlament, das ihn gestern mit großer Mehrheit als legitimen Übergangspräsidenten anerkannte, dankte Guaido ausdrücklich. Und er wandte sich erneut an diejenigen, die bislang die wichtigsten Verbündeten der sozialistischen Regierung von Nicolas Maduro sind. Russlands und Chinas Investitionen seien unter ihm sicher, die Armee könne auf Amnestie hoffen. Die Europäische Union und Japan bilden von heute an die größte Freihandelszone der Welt. Holger Roman. Dank EPA fallen die Zölle für über 90% aller EU-Ausfuhren nach Japan weg. Zahlreiche Produkte werden dadurch billiger. Auch viele sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse wurden beseitigt. So erkennen die EU und Japan etwa ihre unterschiedlichen technischen Normen für Autos oder Textilien gegenseitig an. Europäische Firmen könnten so bis zu 1 Milliarde Euro jährlich sparen und für viele weitere Milliarden Produkte und Dienstleistungen exportieren, rechnet die EU-Kommission vor. Nach den jüngsten Missbrauchfällen auf einem Campingplatz in Ostwestfalen-Lippe plädiert Katja Dörner, die Sprecherin der Grünen im Bundestagsausschuss für Familie und Jugend, für eine bessere personelle Ausstattung der Jugendämter. Was wir immer wieder sehen, ist die Problematik auch unterbesetzter Jugendämter, dass die einzelnen Mitarbeiter in den Jugendämtern viel zu viele Fälle bearbeiten müssen, so dass es tatsächlich dazu kommt, dass so relevanten Hinweisen nicht adäquat nachgegangen werden. Das ist sicher eine Aufgabe auch der Politik, sich die Ausstattung der Jugendämter noch mal genauer anzuschauen, ob man da über eine Fallzahlregulierung diskutieren muss. Das ist sicher aus meiner Sicht relevant.